Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges besuchte Fürst Bülow seinen Amtsnachfolger, den Reichskanzler Bethmann Hollweg. Er sah den unbeschreiblich trostlosen und traurigen Ausdruck in seinem Blick und fragte ihn: Nun sagen Sie mir bloß, wie ist das alles gekommen? Bethmann Hollweg hob seine langen Arme gen Himmel und antwortete mit dumpfer Stimme: Ja, wer das wüsste. Die Antwort ist symptomatisch. Nicht nur für den wohlmeinenden, aber hilflosen Bethmann, sondern auch für seine selbstbewusster auftretenden Kollegen in Petersburg, Wien, London oder Paris. Sie alle hätten auf die Frage, wie es zum Äußersten gekommen war, antworten können. Ja, wer das wüsste. Lloyd George, damals noch Schatzkanzler, hat für dieses Unvermögen der Staatsmänner eine Formel geprägt, die klassisch geworden ist. Sie sind in den Krieg hineingeschlittert. Unter dieser Kapitelüberschrift schildert er in seinen Memoiren, wie die Staatsmänner Sarajevo von der leichten Seite genommen und sich entsprechend verhalten hätten. Kaiser Wilhelm begab sich auf Nordlandfahrt, Bethmann Hollweg ging jagen, sein Außenminister auf Hochzeitsreise. Poincaré und Viviani kehrten erst am 29. Juli von ihrer Russlandreise zurück. Und über England, das voll und ganz mit Irland beschäftigt war, berichtete Lloyd George: Ich kann mich nicht erinnern, dass über die Krise im Kabinett diskutiert worden wäre. Bis zu dem Freitagabend vor der endgültigen Kriegserklärung Deutschlands. Die am Sonnabend, dem 1. August, erfolgte. Man muss das im Ohr behalten. Bis einen Tag vor der Kriegserklärung an Russland hatte das englische Kabinett die Krise noch nicht einer Beratung für würdig befunden. Dieses Detail veranschaulicht die herrschende Sorglosigkeit. Man schlitterte also in den Krieg. Dieses Urteil ist, obwohl zutreffend, doch völlig unzureichend. Ja, es verstellt recht eigentlich die Antwort auf die Frage, wie es zum Krieg gekommen ist. Denn widerlegt wird damit bloß die Behauptung von der deutschen Alleinschuld, wie sie im Paragraph 231 des Versailler Vertrages statuiert ist. Doch diese Behauptung, die hauptsächlich die Reparationsforderungen begründen sollte, ist auch von den Alliierten schon Anfang der 20er Jahre fallen gelassen worden. Wir können sie also auf sich beruhen lassen. Eine Analyse der tieferen historischen Zusammenhänge, die die Selbstzerfleischung Europas bewirkt haben, wird durch die These vom Hereinschlittern also nicht geliefert, eher verhindert. Es wird damit nämlich die irrige und gefährliche Vorstellung erweckt, als sei der Krieg sozusagen um des Kaisers Bart geführt worden. Gefährlich ist diese Vorstellung, weil sie die verharmlosend optimistische Schlussfolgerung nahelegt, als genüge ein bisschen Verstand, um alle politischen Konflikte zu allgemeiner Zufriedenheit aufzulösen. Diese Auffassung ist ebenso unsinnig wie die entgegengesetzt fatalistisch-pessimistische, die bei jedem Konflikt ein übermächtiges Schicksal walten lässt und dem gestaltenden Willen des Staatsmannes keinen Raum lässt. Irrig aber ist die Vorstellung, dass der Krieg um des Kaisers Bart geführt worden sei, weil die Vorkriegswelt tatsächlich durch sehr tiefe Gegensätze zerrissen war. Der Krieg, der sich an ihr entzündete, wurde also gewiss nicht um des Kaisers Bart geführt. In dem Zusammenstoß der Mächte explodierten die lang angestauten Spannungen. Die Politiker aber setzten diesem Zusammenstoß kaum ernstlich Widerstand entgegen. Keiner der leitenden Männer besaß Überblick und Weitsicht genug, um die Folgen des Zusammenstoßes abzumessen. Keiner entwickelte die zu seiner Abwendung erforderliche Courage und Fantasie. Eine französische Wochenzeitung schrieb heute bei der Schilderung des Jubels, unter dem die Völker in den Krieg gezogen sind: Auf ein paar Wochen Ferien und Abenteuer. Zur Unterbrechung unseres langweiligen Alltags. Die Zeitschrift meint nicht ganz zu Unrecht: Es gab in jenen Tagen schwerlich 10 vernünftige Leute in Europa, die kaltes Blut bewahrten. Die Fragen, die damals zur Lösung anstanden, ließen sich durch kaltes Blut allein freilich nicht lösen. Anspruch stand gegen Anspruch und keiner wollte nachgeben. Aber der Zusammenprall hätte sich hinausschieben, Kompromisse hätten sich aushandeln lassen und das ist schließlich das Einzige, worauf es in der Politik ankommt. Denn mit jedem Tag und jedem Jahr ändern sich die Verhältnisse. Und mit den Verhältnissen die Probleme und die Möglichkeiten, sie zu lösen. Wenn also im Folgenden nicht von Schuld und also auch nicht von der dazugehörigen Sühne gesprochen werden soll, sondern nur von Ursachen und Wirkungen, wie stand es um die Handlungen und Unterlassungen, die im Juli 1914 den Ausbruch des Krieges möglich und unvermeidlich gemacht haben? Wir wollen eine Antwort auf diese Frage, über die auch noch heute diskutiert wird, in 3 Kapiteln zu geben versuchen, die folgende Überschriften tragen. Kapitel 1, die Kriegsschuldfrage. Kapitel 2, der Juli 14, die Folge der Ereignisse. Kapitel 3, die letzten Tage, Bündnisse und Fronten, Diplomaten und Militärs. Zuerst ist zu sagen, Die Frage danach, wer die Schuld am Kriege trägt, ist so naheliegend wie abwegig. Naheliegend, weil wir die Fehler von 1914 nicht wiederholen dürfen, die einen dritten, dieses Mal atomaren Weltkrieg entzünden würden. Abwegig jedoch, weil wir mit dieser Frage auf ein politisches Problem eine moralische Antwort suchen. Abwegig außerdem, weil die Diskussion, und werde sie auch noch so gelehrt geführt, auf das Niveau streitender Jungen absinkt. Wer hat angefangen? Dabei weiß jeder, die Antwort wird immer nach Bedarf formuliert und fällt stets zum eigenen Vorteil aus. Der eine erklärt: Angefangen hat, wer den ersten Schuss abfeuerte. Der zweite entgegnet: Nein, der, der mit dem Schießen gedroht hat. Und der dritte meint: Keineswegs, sondern der hat angefangen, der durch sein ungebührliches Verhalten die Drohung, die eigentlich nur eine Warnung war, heraufbeschwor. Churchill hat diese moralische Seite der Kriegsschuldproblematik in fast ironischen Worten paraphrasiert. Er fragt: Gab es einen einzigen Mann in wirklich hervorragender und verantwortlicher Stellung, dessen teuflisches Herz dieses Furchtbare ersann und wollte? Und er antwortet mit philosophisch gelassener Einsicht: Wenn man die Ursachen des Weltkriegs studiert hat, bleibt einem vor allem die Erkenntnis von der mangelhaften Kontrolle, welche das Individuum über das Geschick der Welt ausübt. Die Akteure wollen das natürlich zumeist nicht wahrhaben. Sie schieben die Schuld am liebsten dem Gegner zu. Zu Beginn des Krieges, als sich die Deutschen im Vorteil glaubten, erklärte Bethmann-Hollweg vor dem Reichstag: Die Verantwortung an diesem größten aller Kriege liegt für uns klar. Die äußere Verantwortung tragen diejenigen Männer in Russland, die die allgemeine Mobilmachung der russischen Armee betrieben und durchgesetzt haben. Die innere Verantwortung liegt bei der großbritannischen Regierung. Das Londoner Kabinett konnte den Krieg unmöglich machen, wenn es unzweideutig in Petersburg erklärte, England sei nicht gewillt, aus dem österreichisch-serbischen Konflikt einen kontinentalen Krieg der Großmächte herauswachsen zu lassen. England hat das nicht getan. Es sah, wie das Rad ins Rollen kam, aber es fiel ihm nicht in die Speichen. Am Ende des Krieges statuierten die Alliierten in der Kriegsschuldkommission: Der Krieg ist von den Zentralmächten mit Vorbedacht geplant worden und er ist das Ergebnis von Handlungen, die vorsätzlich und in der Absicht begangen wurden, ihn unabwendbar zu machen. Der Krieg wurde also als eine Verschwörung verstanden. Der Begriff Verschwörung kehrt immer wieder, als ein Unternehmen einer kriegslüsternen Clique, die den Zusammenstoß absichtlich herbeigeführt hat. Der Krieg war also eine Auseinandersetzung zwischen Aggressoren und Verteidigern, zwischen absolutistischen Despotien und freiheitlichen Demokratien, zwischen Rechtsstaaten, die das Selbstbestimmungsrecht achteten, und Tyranneien, die freie Nationalitäten unterdrückten. Nun, solche propagandistischen Deutungen taugen nicht viel. Beginnen wir mit der zweiten, der alliierten These. Das zaristische Russland ließ sich, auch bei weitester Auslegung der Begriffe, schwerlich als Hort der Freiheit und Demokratie bezeichnen. Die Kolonialmächte, England, Frankreich, waren dem Selbstbestimmungsrecht nicht eben verschworen und auch mit der Friedlichkeit der Alliierten, die USA eingeschlossen, stand es während der letzten Jahrzehnte nicht immer zum Besten. Man lebte nun einmal im Zeitalter des Imperialismus. Umgekehrt konnte man auch Deutschland, trotz des kaiserlichen Säbelrasselns, nicht als unbedingt angriffslüstern hinstellen. Der Sozialist Karl Kautsky machte sich nach der Niederlage daran, die Akten des Auswärtigen Amtes zu studieren, um die Kriegsschuld des Kaisers und seiner Regierung zu beweisen. Als Ergebnis seiner Forschungen gab er zu Protokoll: Ich war sehr überrascht, als ich Einsicht in die Akten nahm. Meine ursprüngliche Auffassung erwies sich mir als unhaltbar. Deutschland hat auf den Weltkrieg nicht planmäßig hingearbeitet. Es hat ihn schließlich zu vermeiden gesucht. Für die Richtigkeit dieser Behauptung ließen sich manche Beweise erbringen. Man warf dem Reich zum Beispiel vor, es habe sich planmäßig durch den Aufbau seiner mächtigen Streitkräfte auf den Krieg vorbereitet. Ja, es habe auf ihn hingearbeitet. In Wahrheit aber war Deutschland nicht hinreichend gerüstet. Es hatte bis 1914 die allgemeine Wehrpflicht nicht voll ausgenutzt. Hätte es alle Wehrpflichtigen eingezogen, so hätte die Armee zu Kriegsbeginn 1 Million Mann ausgebildeter Truppen mehr einsetzen können. Zweitens setzte man auf das deutsche Schuldkonto. Bethmann-Hollweg hätte den Krieg auch noch im letzten Augenblick abwenden können, wenn er dem österreichischen Verbündeten erklärt hätte, der Kriegsfall sei nicht gegeben. Deutschland würde unter den gegebenen Umständen nicht in den Krieg eintreten. Auch das trifft zu, aber das Gleiche galt für die anderen Mächte. Bonar Law zum Beispiel, einer der Nachfolger des Kriegspremiers Asquith, erklärte: sicher zu Recht? Hätte sich die englische Regierung früher zu öffentlicher Parteinahme entschlossen, der Krieg wäre sicher vermieden worden. Aber aus der Rückschau lässt sich immer leicht urteilen. Die Zeitgenossen stehen mitten in der Verstrickung und können die Folgen ihrer Handlungen nur schwer voraussehen. Das ist das Gesetz der Politik. Doch bleiben wir bei unserem Thema. Deutschland wurde zum Dritten vorgeworfen, es sei eroberungslustig und aggressiv. Der Generalstab habe den Präventivkrieg empfohlen. Österreich sei in den Krieg fast gedrängt worden. Die Reichsleitung oder wenigstens einflussreiche Kreise in Berlin hätten schließlich nach der Weltherrschaft gegriffen. Auch diese Vorwürfe treffen jedenfalls teilweise zu. Im Generalstab ist tatsächlich zu Zeiten der Präventivkrieg empfohlen worden, was, und das ist aktenkundig, andere Generalstäbe auch getan haben. General Gröner berichtet beispielsweise, im Jahre 1905 habe Stabschef Schlieffen den Kaiser zum Krieg gegen Frankreich aufgefordert. Er erfasste die einzigartige Gunst des Augenblicks, die wohl nie wiederkehren würde, dass wir uns des Gegners Frankreich entledigen konnten, solange sein Bundesgenosse Russland durch den Krieg mit Japan und die Revolution im Innern vollkommen handlungsunfähig war. Die politische Führung des Reiches aber weigerte sich, die günstige Gelegenheit zu nutzen, was schließlich nicht eben als Beweis für die deutsche Kriegslüsternheit angesehen werden kann. Eine englische Zeitung schrieb damals, in Sorge, selbst des Kaisers bekannte Friedensliebe könnte solch eine Gelegenheit nicht ungenutzt vorübergehen lassen. Doch er hat weder diese noch andere Gelegenheiten wahrgenommen. Diese politische Enthaltsamkeit wiegt doppelt, wenn man sie nach den Sitten der Zeit misst. Schließlich haben in diesen Jahren die anderen Mächte zahlreiche Eroberungskriege geführt und weitere territoriale Gewinne erzielt. Amerika eroberte Kuba, Puerto Rico und die Philippinen. Japan die Halbinsel Korea. England unterwarf sich Ägypten und Transvaal. Frankreich, Marokko, Italien, Tripolis. Deutschland rasselte währenddessen unausgesetzt mit dem Säbel. Gehen wir weiter. Ebenfalls richtig ist, Deutschland hat Österreich unterstützt, ja anfangs zum Schlag gegen Serbien gedrängt. Dieses Verhalten aber kann man der deutschen Regierung nur vorwerfen, wenn man den Krieg oder einen Krieg gegen eine schwächere Macht als eine unstatthafte, verwerfliche Handlung ansieht. Daran aber dachte in jenen Zeiten keiner. Krieg war ein legitimes Mittel der Politik. Auch Krieg gegen schwächere Mächte. Wie der japanische Krieg gegen das in Auflösung befindliche China, der amerikanische Krieg gegen das zum Widerstand unfähige Spanien oder der englische Krieg gegen die Buren beweist. Schließlich hat Deutschland zwar nicht nach der Weltherrschaft, tatsächlich aber nach der Weltmacht gegriffen, wenn man darunter verstehen will, dass es England ebenbürtig werden wollte. Ludwig de Hio sagte, »Wir und nur wir bedrohten die zentralen Lebensnerven der englischen Weltmacht.« Das ist zweifellos richtig. Aber gegen den Versuch Deutschlands, den Platz an der Sonne zu erringen, ließ sich nach den Anschauungen der Zeit nichts einwenden. Großmächte streben nun einmal nach Rang und Geltung und Suprematie. Dass jedoch die deutsche Reichsleitung diesen Versuch mit untauglichen Mitteln unternahm, dass sie die Stärkeverhältnisse falsch einschätzte, dass sie die Mächte ohne Grund verärgerte, kurz, dass sie schlechte Politik trieb, in deren Gefolge der Zusammenstoß schließlich unabwendbar wurde, das ist freilich ebenso unbestreitbar, steht aber auf einem anderen Blatt. Von einer deutschen Alleinschuld am Ersten Weltkrieg kann also, anders als beim Zweiten Weltkrieg, keine Rede sein. Ebenso wenig aber war Deutschland, was die deutschen Geschichtsprofessoren immer wieder behauptet haben und noch immer behaupten, frei von jeder Schuld. Wenn wir zum Beispiel lesen, Berlin trieb auch im Sommer 1914 die Politik des Schafes im Wolfspelz. Wenn also behauptet oder unterstellt wird, Deutschland sei lammfromm gewesen und von den bösen Feinden eingekreist worden, durch englischen Handelsneid, französische Revanchelust und russische Expansionsgier, so ist diese These ebenso absurd wie die von der Alleinschuld. In Wahrheit hat die deutsche Regierung durch ihre leichtfertige Behandlung der Krise, durch ihre mangelnde Voraussicht und ihr fantasielos bürokratisches Auf-der-Stelle-Treten den Ausbruch der Katastrophe eher beschleunigt als verhindert. Sie hat sich als unfähig erwiesen, die Verantwortung zu tragen, die ihr als stärkster Macht des Kontinents zukam. Sie hat Politik getrieben, als stünden sich noch wehrhafte Stammesherzogtümer und nicht hochgerüstete Industriestaaten gegenüber. Sie sprach von Schwert und Ehre, von schimmernder Wehr und Treue bis in den Tod. Nibelungentreue und Nibelungennot und nicht von Wirtschaftsinteressen, Verkehrsverflechtungen, Nachrichtentechnik und Massengefühlen. Sie kannte in Urschuld zerstrittene Gallier, Slawen, Angelsachsen und Germanen, nicht Franzosen, Engländer, Russen und Deutsche, die im Konzert der Mächte kooperierten und aufeinander angewiesen waren. Betrachten wir nun den Ablauf der Ereignisse, die den Krieg schließlich haben ausbrechen lassen. Kapitel 2, der Juli 14. Die Krise beginnt am 28. Juni. Der Thronfolger der Habsburger Monarchie, Erzherzog Franz Ferdinand, wird bei einem offiziellen Besuch in der bosnischen Stadt Sarajevo von einem serbischen Studenten erschossen. Zwei der Attentäter leben übrigens heute noch. Der eine als emeritierter Professor, der andere als Konservator in Belgrad. Das Attentat rief in der fürstenfrohen, konservativ und legitimistisch eingestellten Vorkriegswelt Erschütterung und Empörung hervor. Am wenigsten jedoch in den politischen und Hofkreisen der Donaumonarchie. Denn der Erzherzog, ein kluger, unabhängig denkender und energischer Mann, war wenig beliebt. Der Hof und der Adel nahmen ihm seine nicht standesgemäße Heirat mit der Gräfin Chotek übel. Die Bevölkerung mochte ihn nicht wegen seines menschenverachtenden Wesens. Die Politiker aber fürchteten seine vielfältigen, ihnen unheimlichen Pläne. Sie fühlten, dass mit seiner Thronbesteigung eine neue Zeit anbrechen könnte, in der sie sich nicht zurechtfinden würden. Franz Ferdinand war ein Traditionalist. Sein Lebensziel bestand darin, die Größe und Herrlichkeit Habsburgs wiederherzustellen. Aber er war auch ein Reformer. In seinem immer wieder revidierten Thronwechselprogramm, dessen Inhalt nicht geheim blieb, versprach er: Erstens, in der ganzen Monarchie wird das allgemeine Wahlrecht eingeführt. Zweitens, Privilegien einzelner Regionen und Nationalitäten werden abgeschafft. Diese abstrakte Formulierung sollte bedeuten: Der Thronfolger wollte den slawischen Völkern, Tschechen, Slowaken, Kroaten, Serben und so weiter, die Gleichberechtigung geben und sich bei der Reformierung der Monarchie auf sie stützen, wenn er die Ungarn in die Reichszucht zurückzwingen würde. Die Ungarn sollten ihre selbstständige Stellung in der Monarchie, eigene Regierung und so weiter einbüßen. Der deutsche Botschafter in Wien berichtete, Franz Ferdinand habe einmal geäußert: Wir müssen Ungarn noch einmal mit Hilfe der Russen erobern. Es ist nicht verwunderlich, dass die Magyaren diesen Mann nicht als ihren Freund betrachten. Sie machten auch kein Hehl aus ihren Gefühlen, nicht einmal nach seinem Tode. Ihr Ministerpräsident, der Graf Tissa, soll mit einem frommen Stoßseufzer kommentiert haben: Was der liebe Herrgott schickt, soll man dankbar hinnehmen. Er stand mit dieser Meinung nicht allein. Kaiser Franz Josef mag ähnlich empfunden haben. Alles in allem, in Wien und Budapest reagierte man mit kaum verhohlener Erleichterung auf die Tatsache, dass der unbequeme Mann von der politischen Bühne verschwunden war. Umso paradoxer nimmt sich die Fügung aus, dass die Wiener Politiker das Attentat bald so hoch spielten, dass es zum Ausgangspunkt einer Krise wurde, die Europa in den Krieg riss. Wien sah eine Gelegenheit, mit den Slawen endlich ins Reine zu kommen. Schon vor dem Attentat hatte der Außenminister eine Denkschrift für Berlin entworfen, in der es hieß: Die Leitung der auswärtigen Politik Österreich-Ungarns ist davon überzeugt, dass es ein gemeinsames Interesse der Monarchie, wie nicht minder Deutschlands ist, im jetzigen Stadium der Balkankrise rechtzeitig und energisch einer von Russland planmäßig angestrebten und geförderten Entwicklung entgegenzutreten, die später vielleicht nicht mehr rückgängig zu machen wäre. Nach dem Attentat übersandte Kaiser Franz Josef noch ein Handschreiben an Wilhelm II., in dem es ohne Umschweife hieß: Serbien, welches gegenwärtig den Angelpunkt der panslawistischen Politik bildet, muss als politischer Machtfaktor am Balkan ausgeschaltet werden. Wie wurde diese immerhin ungewöhnliche Forderung begründet? Wien wertete das Attentat als Ergebnis der großserbischen Agitation und machte die serbische Regierung dafür verantwortlich. Sie habe darum gewusst und es nicht verhindert. Es gab Anhaltspunkte für diese These. Pasić selbst hatte, allerdings bevor er serbischer Ministerpräsident geworden war, erklärt: Der einzige Daseinszweck Serbiens besteht darin, die südslawischen Provinzen von Österreich-Ungarn loszureißen. Sasonow, der russische Außenminister, hat diese Theorie in seinen Lebenserinnerungen bestätigt. Er schreibt vom russischen Standpunkt aus: Wien begriff damals, dass das Erwachen des nationalen Selbstbewusstseins der serbischen Untertanen das Ergebnis der Befreiungspolitik Russlands auf der Balkanhalbinsel früher oder später den Untergang Österreich-Ungarns herbeiführen musste. Wie stand es aber mit dem Attentat selbst? Welcher Schuldanteil traf Serbien? Jüngste Forschungen von einem Jugoslawen angestellt, dem Historiker Wladimir Dedier, haben die viel umstrittene Schuldfrage geklärt. Obwohl Gray geschrieben hat, der Mord zu Sarajevo sei das schlechthin perfekte Attentat gewesen, weil seine Aufklärung immer unmöglich sein würde, kommt die Forschung heute zu dem Ergebnis: Der Erzherzog ist der gemeinsamen Aktion der revolutionären Geheimgesellschaften von Bosnien und Belgrad zum Opfer gefallen. Pasić wusste, dass bewaffnete Männer die Grenze überschritten, aber er wusste nicht, dass eine Verschwörung geplant war. Allerdings konnte er voraussehen, was sich bei dem Besuch in Sarajevo ereignen würde. Er tat sein Bestes, einen Konflikt mit Österreich zu vermeiden, indem er seine Zollbeamten anwies, die illegalen Grenzgänger nicht ins Land hereinzulassen. Diesem Befehl aber kam praktisch keine Bedeutung zu, denn unter den Zollbeamten hatte die Schwarze Hand genügend Anhänger. Ernstere Maßnahmen gegen sie aber verboten sich für Pasić, denn die Verschwörer hätten kurzen Prozess mit ihm gemacht, wenn er ihnen wirklich ins Handwerk gepfuscht und sich damit in ihrem Sinne als Verräter erwiesen hätte. Pasić aber war sein eigenes Leben vermutlich lieber als das des Erzherzogs. Die politischen Folgen des Attentats hat er vermutlich ähnlich beurteilt wie der Verschwörerchef Apis, der kalkuliert haben soll: Durch die Ermordung des Erzherzogs wird eine so große internationale Verwirrung gestiftet werden, dass die Wiener Kriegspartei gezwungen wird, ihre Kriegspläne aufzuschieben, bis zu einem Zeitpunkt, an dem Serbien und Russland besser gerüstet sein werden. Es kam anders. Wien glaubte umgekehrt, der Zeitpunkt sei günstig, einen entscheidenden Schlag zu führen. Die Welt würde empört über den Fürstenmord sich auf die Seite von Habsburg stellen. Auch das kam anders. Nicht zuletzt darum, weil Österreich nicht sofort gleichsam in der ersten Erregung zuschlug, sondern fast einen Monat wartete, bis es das schicksalvolle Ultimatum absandte. Daran war nicht nur die österreichische Schlamperei schuld. Bevor Wien zur Aktion schreiten konnte, galt es nämlich, in der Monarchie selbst bestimmte Widerstände zu überwinden. Der entscheidende Mann in Wien war der Außenminister Graf Berchtold, der Kovalier, wie er verspottet wurde. Ein Grand Seigneur, ein Weiberheld, ein Geck, leichtfertig, schwächlich, verantwortungslos. Nach übereinstimmender Meinung der Zeitgenossen bei weitem die traurigste Figur im politischen Vorkriegseuropa. Mit der Forschheit ängstlicher Naturen forderte er: Wir müssen jetzt ein für alle Mal abrechnen. Wir werden ein Ultimatum mit unerfüllbaren Forderungen stellen und dann den Krieg erklären. Und wenn Russland den Serben zu Hilfe kam? Berchtold hielt das für möglich, meinte jedoch: Dann müssen wir umso eher zuschlagen. Denn das militärische Kräfteverhältnis verändert sich von Jahr zu Jahr zu unseren Ungunsten. Generalstabschef Konrad von Hötzendorf, ein entschlossener Anhänger des Präventivkrieges, sekundierte dem Außenminister. Graf Tissa jedoch widersetzte sich ihrem Vorhaben. Er fragt, die Interessen Ungarns im Sinn: Und was sollen wir, einen siegreichen Feldzug unterstellt, mit den unterlegenen Slawen dann anfangen? Wir haben ohnehin schon genug in der Monarchie. Schließlich aber gab Tissa doch nach, unter dem Eindruck der anhaltenden antiösterreichischen Pressekampagne in Serbien. Ich habe mich schwer entschlossen, zum Krieg zu raten, bin aber jetzt von dessen Notwendigkeit überzeugt. Wir müssen den unhaltbaren Zuständen im Südosten ein Ende bereiten. Er setzte aber durch, dass Österreich von vornherein bekannt gibt, kein serbisches Territorium annektieren zu wollen. Damit ist die Wiener Position klar umrissen. Serbien muss als Machtfaktor auf dem Balkan ausgeschaltet werden. Jetzt fragt es sich, wie sich Deutschland zu dem Plan stellen wird. Bismarck hatte immer gemahnt, Berlin solle sich nie ins Schlepptau von Wien begeben und geraten: Ein gutes Verhältnis zu Petersburg mäßig zwangsläufig die Ansprüche unseres österreichischen Verbündeten. Diese kühlen politischen Überlegungen waren aber längst vergessen. Wilhelm II. Ließ sich von Nibelungen Treue leiten. Er gab dem Kabinettschef Hoyos, der ihm das Handschreiben Franz Josefs überbrachte, eine Blankovollmacht und ließ die Regierung in Wien wissen: Die Monarchie wird Deutschland geschlossen hinter sich finden. Der deutsche Botschafter Tschirschki hatte aus Wien mit dem Ausdruck der Sorge gekabelt: Ich benutze seit dem Attentat jeden Anlass, um ruhig, aber sehr nachdrücklich und ernst vor übereilten Schritten zu warnen. Dieser Satz brachte dem Botschafter jedoch eine Rüge ein. Der Kaiser notierte an den Rand des Berichtes: Wer hat ihn dazu ermächtigt? Das ist sehr dumm. Geht ihn gar nichts an, da es lediglich Österreichs Sache ist, was es hierauf zu tun gedenkt. Nachher heißt es dann, wenn's schief geht, Deutschland hat nicht gewollt. Tschirschki soll den Unsinn gefälligst lassen. Mit den Serben muss aufgeräumt werden. Und zwar bald. Die letzten Worte, und zwar bald, sind vom Kaiser unterstrichen. Soweit der Bericht. Die Dokumente geben bis heute keine Auskunft darüber, ob Tschirschki diese Anmerkungen seines kaiserlichen Herrn mitgeteilt worden sind. Jedenfalls schwenkte er von Stund an auf seine frühere harte Linie zurück und vertrat diese Politik nun mit Energie und Erfolg. Er setzte die Wiener Staatsmänner unter fortgesetzten Druck, ihren Entschluss endlich auszuführen, denn in Deutschland herrschten Zweifel. General von Falkenhayn schreibt zum Beispiel an Moltke: Der Herr Reichskanzler scheint ebenso wenig wie ich daran zu glauben, dass es der österreichischen Regierung mit ihrer immerhin gegen früher ernsten Sprache ernst ist. Am 8. Juli wurde Tschirschki darum angewiesen, in Wien mit Nachdruck zu erklären, dass man in Berlin eine Aktion der Monarchie gegen Serbien erwarte und dass in Deutschland nicht verstanden würde, wenn die gegebene Gelegenheit vorübergehe, ohne dass ein Schlag geführt wird. Der Tenor der deutschen Politik lässt sich an manchen Äußerungen des Kaisers ablesen, wenn er etwa wieder als Randnotiz über die Serben vermerkte: Die Kerls haben Agitation mit Mord getrieben und müssen geduckt werden. Und weiter über eine Bemerkung des britischen Außenministers: Grey begeht den Fehler, dass er Serbien mit Österreich und den anderen Großmächten auf eine Stufe stellt. Das ist unerhört. Serbien ist eine Räuberbande, die für Verbrechen gefasst werden muss. Diese volle diplomatische Rückendeckung wurde von deutscher Seite unter dem Stichwort Lokalisierung des Konflikts getarnt. Unter Lokalisierung versteht man, dass die anderen Großmächte sich passiv verhalten, dass Habsburg seinen Standpunkt ungehindert durchsetzt und, wie Wilhelm sagt, auf dem Balkan präponderant wird. Vizekanzler Delbrück äußerte, als ihm die Grundlagen dieser Politik von Bethmann-Hollweg skizziert werden, lakonisch: Das bedeutet Krieg. So hatte man im Auswärtigen Amt nach dem Bericht des sächsischen Gesandten in Berlin schon am 2. Juli geurteilt, ein österreichisch-serbischer Krieg würde sich zum Weltkrieg ausweiten. Die anderen Mächte empfahlen darum bis zuletzt: Das beste Mittel zur Vermeidung eines allgemeinen Krieges ist die Verhinderung eines lokalen. In Berlin teilte man diese Ansicht aber nicht, da man inzwischen nicht mehr an die Ausweitung des lokalen Konflikts glaubte. Delbrück bestätigte das in späteren Erklärungen. Er gab nach dem Krieg vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Reichstags zu Protokoll: Ich gewann aus der Unterredung mit Bethmann-Hollweg und Jago den Eindruck, dass beide Staatsmänner wohl mit der Möglichkeit kriegerischer Verwicklungen zwischen Österreich und Serbien rechneten, aber auch glaubten, einen allgemeinen europäischen Krieg verhindern zu können und jedenfalls nicht beabsichtigten, den österreichisch-serbischen Zwischenfall zum Anlass eines Präventivkrieges zu nehmen. Welche Überlegungen bestimmten die deutsche Regierung, Wien zum Schlag gegen Serbien zu drängen? Zuerst die Unterschätzung der Stabilität des Bundesgenossen, von dem der bayerische Geschäftsträger in Berlin einmal sagte, es sei der kranke Mann in Europa geworden. Trotz aller nationalistischen Bewegungen kämpften die vielen Völker der Monarchie bis zur letzten Stunde treu für Thron und Reich. Die Monarchie zerfiel, weil sie von außen zerstört wurde, nicht weil sie sich im Inneren auflöste. Das war die erste Fehldeutung der deutschen Regierung. Die zweite bezog sich auf die monarchische Solidarität, auf die sie ihre Politik gegenüber Russland stützte. Wieder und wieder appellierte der deutsche Botschafter in Moskau, Graf Pourtalès, an den russischen Außenminister, an Sarajevo zu denken. Russland kann unmöglich die Sache des Fürstenmordes verteidigen. Sasonow reagierte mit allen Zeichen der Nervosität. Man befand sich schließlich nicht mehr in der Zeit der Heiligen Allianz. Bei allem Glanz der Throne, die Monarchie stand in der Abenddämmerung ihres historischen Lebensweges. Die Regierungen verfochten seit langem die nackte Staatsräson, die Interessen ihres Landes, wie sie sie auslegten, und nicht die Interessen der Fürsten. Sasonow aber glaubte, in diesem Fall gebiete das russische Interesse, es auf eine Kraftprobe mit Österreich ankommen zu lassen. Und daran konnte denn auch die Freundschaft der kaiserlichen Vettern nichts ändern. Die Russen waren nicht kriegslüsterner als die anderen Nationen. Sie haben keine Forderungen und keine Ultimaten gestellt. Sie haben sich nicht einmal der österreichischen Genugtuungsforderung widersetzt. Ein Mitspracherecht auf dem Balkan ließen sie sich aber nicht absprechen. Und dafür waren sie bereit zu kämpfen. Auch das begriff die deutsche Diplomatie nicht. So wurde dem österreichischen Botschafter in Berlin wiederholt versichert, auch vom Kaiser selbst: Russland ist übrigens, wie die Dinge heute stehen, noch keineswegs kriegsbereit und wird es sich gewiss noch sehr überlegen, an die Waffen zu appellieren. In gleicher Weise missdeutete man in Berlin die Haltung Frankreichs. Der verhängnisvollste Irrtum aber bestand darin, dass man bis zuletzt an die Neutralität Englands glaubte. Lichnowsky warnte unermüdlich, aber er galt für anglophil und Berlin hielt seinen Bericht für wenig vertrauenswürdig, weil er von Grey eingewickelt werde. Der Botschafter aber kannte die englische Psyche besser als die vorgesetzte Behörde in der Reichshauptstadt, die im Diplomatenjargon bekanntlich das Zentralrindvieh genannt wurde. Er meldete also am 14. Juli dem Auswärtigen Amt. Es wird schwer halten, die gesamte serbische Nation als ein Volk von Bösewichtern und Mördern zu brandmarken. Man muss ergänzen, wie es der Kaiser tut. Und ihm dadurch die Sympathien des gesitteten Europas zu entziehen. Noch schwerer aber, die Serben auf dieselbe Stufe zu stellen mit den Arabern in Ägypten und in Marokko oder mit den Indianern in Mexiko. Es ist vielmehr anzunehmen, dass die britischen Sympathien sich dem Serbentum sofort und in lebhafter Form zuwenden werden, sobald Österreich zur Gewalt greift. Denn England hat in solchen Fällen zumeist für das Nationalitätenprinzip Partei ergriffen, für die italienischen Patrioten gegen die österreichische, bourbonische oder päpstliche Herrschaft, für die Slawen gegen die Hohe Pforte. Immer wieder betonte Lichnowsky, im äußersten Fall werde England trotz der damals guten Beziehungen auf Seiten Frankreichs stehen. Jago aber beharrte treuherzig auf der Vorstellung, die er einige Monate vorher so formuliert hatte. Ich möchte glauben, Sie sehen manchmal etwas zu schwarz, wenn Sie glauben, im Kriegsfalle werde England auf alle Fälle an der Seite Frankreichs gegen uns zu finden sein. Wir haben doch nicht umsonst unsere Flotte gebaut, und man wird sich meiner Überzeugung nach in England doch sehr ernstlich die Frage vorlegen, ob es denn ganz so einfach und ungefährlich ist, den Schutzengel Frankreichs gegen uns zu spielen. Dass England so handeln musste, weil ein Sieg über Frankreich Deutschland die Hegemonie über Europa und es damit ein gutes Stück weiter auf dem Weg zur Überflügelung Englands gebracht hätte, diese einfache Überlegung stellte man in Berlin nicht an. Man ignorierte also Lichnowskys Berichte, setzte weiter auf die englische Neutralität und unterstützte die österreichischen Pläne gegen Serbien. Wien, durch die deutsche Blankovollmacht sicher gestimmt, räumte darum seinerseits den Warnungen des Auslands keinen Wert bei. Am 23. Juli, als die Welt schon im Begriff war, die Angelegenheit zu vergessen, sandte es schließlich das auf 48 Stunden befristete Ultimatum nach Belgrad. Das Dokument enthält eine Reihe von selbstverständlichen und jedenfalls formell leicht zu erfüllenden Forderungen. Verhaftung und Bestrafung der Attentäter und ihrer Hintermänner, Unterbindung des Waffenschmuggels und der großserbischen Propaganda, Verurteilung solcher Bestrebungen in einem Tagesbefehl des Königs und so weiter. Eine, die fünfte Forderung aber, glaubte Serbien nicht erfüllen zu können, da sie seine Souveränität antastete. Sie lautete: Die serbische Regierung soll einwilligen, dass in Serbien Organe der K&K-Regierung bei der Unterdrückung der gegen Österreich-Ungarn gerichteten umstürzlerischen Bewegungen mitwirken. In den 50 Jahren, die seither vergangen sind, haben wir von schlimmeren Ansinnen gehört. Und so kommen uns die Forderungen des Ultimatums nicht als so exzessiv vor, wie sie im Juli 14 angesehen wurden. Es ging damals, das sei beiläufig angemerkt, in der Politik erheblich zivilisierter zu als heute. Immerhin, das Ultimatum war auf Ablehnung hin formuliert worden. Kabinettschef Hoyos selbst erklärte: Die Forderungen sind derart, dass ein Staat, der noch etwas Selbstbewusstsein und Würde hat, sie eigentlich unmöglich annehmen kann. Wir mögen heute anders urteilen. Die Zeitgenossen, die noch nicht wussten, wohin die Ereignisse trieben, waren alle der gleichen Auffassung. Als Grey den Text las, so kabelt der österreichische Botschafter seinem Außenminister, habe er mit Entsetzen erklärt: Das ist das furchtbarste Dokument, das je von einem Staat an einen anderen gerichtet wurde. Und gegenüber Lichnowsky äußerte Grey wenig später: Ein Staat, der so etwas annimmt, hört eigentlich auf, als selbstständiger Staat zu zählen. Nun war von dem Ultimatum nicht England, sondern Russland direkt und hauptsächlich betroffen, das sich als Protektor Serbiens vorkam. Bei Russland lag darum auch die Entscheidung, wie Serbien schließlich reagieren würde. Sollte Petersburg dem slawischen Brudervolk Hilfe zusagen oder sollte es Zurückhaltung empfehlen? Sasonow hatte Österreich vorher gewarnt: Falls Österreich-Ungarn Serbien verschlingen will, wird Russland gegen Österreich-Ungarn Krieg führen. Als der österreichische Botschafter Sasonow das Ultimatum zeigte, äußerte er sich noch schärfer. Er sagte in fast undiplomatischer Offenheit: Sie wollen also den Krieg und haben die Brücken hinter sich verbrannt. Der Botschafter erwiderte, Österreich sei das friedfertigste Land der Welt worauf ihm der Minister ins Wort fiel. Man sieht, wie friedfertig Sie sind, nachdem Sie Europa in Brand setzen. Diese dramatischen Äußerungen gehören gleichsam nicht ins Protokoll. Die beiden Männer sprachen sonst, wie es sich gehörte, in diplomatischen Umschreibungen und kühler Tonart. Es war von Fürstenmord und monarchischer Solidarität die Rede und von Treue gegenüber den slawischen Brudervölkern und Mitchristen. Tatsächlich aber ging es um nichts dergleichen, sondern um nackte Interessen. Russland wollte Balkanvormacht werden und eines Tages Konstantinopel erobern. Österreich verteidigte seinen Nationalitätenstaat, der durch die separatistischen Bestrebungen in seiner Existenz bedroht wurde. Sasonow urteilte daher ebenso ruhig und fast in den gleichen Worten wie seine österreichischen Kollegen: Zwischen Russland und Habsburg besteht eine unversöhnliche Gegnerschaft. Kurz, Sasonow sah in dem Ultimatum die Gelegenheit, mit Österreich abzurechnen, so wie Österreich in dem Attentat eine Gelegenheit zur Abrechnung mit Serbien gesehen hatte. Er sagte den Serben also unverzüglich militärische Hilfe zu und riet ihnen, das Ultimatum zwar in möglichst entgegenkommender Form zu beantworten, die Erfüllung des Punktes 5 aber abzulehnen. Damit wurde aus dem österreichisch-serbischen ein österreichisch-russischer Konflikt. Eine Konfrontation von Großmächten, die sich kaum mehr lokalisieren lassen würde. Der österreichische Gesandte Giesel verlangte die Pässe und verließ Belgrad. Die Würfel waren gefallen. Die Tore des Krieges sprangen auf. Man schrieb den 25. Juli. Doch hielt ein retardierendes Moment das Verhängnis noch einmal kurzfristig auf. Die Serben akzeptierten so viele Bedingungen des Ultimatums und formulierten ihre Antwortnote in so geschicktem und höflichem Ton, dass der Eindruck entstand, sie hätten den Österreichern damit den Wind aus den Segeln genommen und das schon züngelnde Kriegsfeuer würde wieder in sich zusammensinken. Als der deutsche Kaiser die Note zu sehen bekam, schrieb er, man möchte denken, erleichtert unter das Dokument: Eine brillante Leistung für eine Frist von bloß 48 Stunden. Das ist mehr, als man erwarten konnte. Ein großer moralischer Erfolg für Wien. Aber damit fällt jeder Kriegsgrund fort und Giesel hätte ruhig in Belgrad bleiben sollen. Daraufhin hätte ich niemals Mobilmachung befohlen. Dieser Stimmungsumschlag des Kaisers, für den die Serben plötzlich nicht mehr Mörder und Räuber waren, ihr Land nicht mehr ein Anarchistennest und Augiasstall, war symptomatisch. In fast allen Kanzleien wurde das österreichische Ultimatum seiner ungebührlichen Schärfe wegen verurteilt. Die Sympathien Europas wandten sich dem kleinen, um seine Unabhängigkeit kämpfenden Serbien zu. Dieses Urteil war nicht unbedingt gerecht, denn die Serben, die ihre diesbezüglichen Versprechungen gegenüber Österreich schon oft gebrochen hatten, waren, wie man einem genaueren Studium der Note entnehmen kann, dieses Mal nicht einmal gewillt, Wien Garantien gegen eine Fortsetzung der antiösterreichischen Agitation zu geben. Sie waren bei der Stimmung im Lande dazu auch gar nicht imstande. Denn, wie der serbische Gesandte seinem britischen Kollegen gegenüber beiläufig äußerte: Serbien wird alles tun, was billigerweise verlangt werden kann, um Verbrechen zu unterdrücken. Es ist aber nutzlos, die Unterdrückung von Gefühlen zu fordern, die jeden Serben beseelen. Aber das sah jetzt selbst Kaiser Wilhelm nicht mehr. Vermutlich wollte er es nicht sehen. Es kam ihm und es kam allen in diesem Augenblick nicht mehr auf Gefühle oder Verbrechen, nicht mehr auf Recht oder Unrecht an, sondern einzig und allein darauf, ob die nächsten Tage den Krieg bringen oder den Frieden erhalten. Über ganz Europa hatte sich mit einem Male die große Angst gelegt. Die Politiker begannen, le jeu des alliances zu fürchten, die unentrinnbare Automatik der Allianzen, durch die alle Großmächte in den serbischen Konflikt und damit in den Krieg hereingerissen werden. Es ist Dienstag, der 28. Juli, es beginnt jetzt die letzte Phase. Kapitel 3: Die letzten Tage. Bündnisse und Fronten, Diplomaten und Militärs. Die Diplomatie kommt jetzt auf hohe Touren, denn die Staatsmänner vernehmen plötzlich das näherkommende Grollen des Schicksals und suchen in letzter Minute nach Mitteln, der Katastrophe zu wehren. Dabei lassen sich drei, fast gleichzeitig verlaufende Ereignisfolgen unterscheiden. Erst lancieren die Politiker Vorschläge, durch die die Krise gelöst werden könnte. Dann wechseln die Monarchen telegrafische Botschaften, in denen sie einander ihrer friedlichen Gesinnung versichern und um Mäßigung ersuchen. Schließlich steigern die Militärs ihre vorbeugenden Maßnahmen und machen damit den Zusammenprall der Armeen unvermeidlich. Wir brauchen die Vorschläge ebenso wie die Telegramme nur kurz zu skizzieren. denn bei aller Dramatik, die ihnen eignet, haben sie den Gang der Dinge nicht wesentlich beeinflusst. Die Vorschläge waren ihrem Charakter nach verschieden. Manche waren so gescheit erklügelt, dass ihnen der mangelnde Realismus auf den ersten Blick anzusehen ist. So der russische Plan, den österreichisch-serbischen Konflikt vor das Haager Schiedsgericht zu bringen? So das angeblich von Grech stammende, später dementierte Projekt, Frankreich zu neutralisieren und den Krieg nur im Osten stattfinden zu lassen? So schließlich der Vorschlag des italienischen Außenministers San Giuliano, Serbien solle die noch nicht akzeptierten Forderungen des Ultimatums gegenüber Europa statt gegenüber Österreich annehmen? Realistischer war der Plan des englischen Außenministers. England, Deutschland, Frankreich und Italien sollten auf einer Botschafterkonferenz in London eine Vermittlung zwischen Russland und Österreich versuchen. Der Vorschlag stieß aber in Berlin auf taube Ohren. Bethmann-Hollweg erklärte: An einer solchen Konferenz könnten wir uns nicht beteiligen, da wir Österreich in seinem Serbenhandel nicht vor ein europäisches Gericht ziehen können. In letzter Stunde versuchte der Kaiser eine Vermittlung. In einer Botschaft an den Kanzler vom 28. Juli erklärte er, die Wünsche der Donaumonarchie seien erfüllt. Serbien habe demütig kapituliert. Dadurch sei jeder Kriegsgrund entfallen. Allerdings, so schreibt er wörtlich, die Serben sind Orientalen, daher verlogen, falsch und meist im Verschleppen. Damit diese schönen Versprechungen Wahrheit und Tatsache werden, muss eine douce violence geübt werden. Das würde dergestalt zu machen sein, dass Österreich ein Faustpfand, Belgrad, für die Erzwingung und Durchführung der Versprechungen besetzte und so lange behielte, bis tatsächlich die Petit durchgeführt sind. Das ist auch notwendig, um der zum dritten Mal mobilisierten Armee eine äußere Satisfaction d'honneur zu geben, den Schein eines Erfolges dem Ausland gegenüber und das Bewusstsein, wenigstens auf fremdem Boden gestanden zu haben. Aufgrund dieser Analyse empfiehlt der Kaiser: Falls Euer Exzellenz diese meine Auffassung teilen, so würde ich vorschlagen, Österreich zu sagen, der Rückzug Serbiens in sehr demütiger Form sei erzwungen und man gratuliere dazu. Natürlich sei damit ein Kriegsgrund nicht mehr vorhanden, wohl aber eine Garantie nötig, dass die Versprechungen ausgeführt werden. Das würde durch die militärische vorübergehende Besetzung eines Teils von Serbien wohl erreichbar sein. Ähnlich wie wir 1871 in Frankreich Truppen stehen ließen, bis die Milliarden gezahlt waren. Auf dieser Basis bin ich bereit, den Frieden in Österreich zu vermitteln. Das war eine Chance. Wien hätte sich dem klar formulierten Wunsch des deutschen Kaisers nicht ohne weiteres widersetzen können. Aber Bethmann-Hollweg und Jago gaben den Vorschlag in so abgeschwächter, man kann sagen entstellter Form nach Wien, dass er tatsächlich ignoriert worden ist. Die Weisung an Schirschki enthält die einschränkende Bemerkung: Sie werden es dabei sorgfältig zu vermeiden haben, dass der Eindruck entsteht, als wünschten wir Österreich zurückzuhalten. Auf Graf Berchtold, der zum Krieg entschlossen war, hätte nur die schärfste Sprache Eindruck gemacht, nämlich die Erklärung, die Reichsregierung sehe den Bündnisfall nunmehr für nicht mehr gegeben an. Doch diese Erklärung fehlte. Am 30. Juli war Berlin fast dazu bereit, sie abzugeben. Der Reichskanzler ließ in Wien darauf dringen, Greys Konferenzplan zu den angegebenen ehrenvollen Bedingungen anzunehmen. Diesem nachts um 2 Uhr ausgefertigten Telegramm ließ er 2 Stunden später ein zweites folgen, in dem nunmehr sehr eindringlich betont wurde: Wir müssen es ablehnen, uns von Wien leichtfertig und ohne Beachtung unserer Ratschläge in einen Weltbrand hereinziehen zu lassen. Aber wieder wurde der Satz abgeschwächt und eingeschränkt. Es hieß: Wir sind zwar bereit, unsere Bündnispflicht zu erfüllen, müssen es aber ablehnen. Berchtold las nur das Zwar, nicht das Aber, und ließ den Dingen ihren Lauf. So war also die Lage am 30. Juli, wenige Tage vor Beginn der Feindseligkeiten. Man verhandelte nach allen Seiten hin. Die Bundesgenossen waren noch nicht ganz einig, die künftigen Gegner noch nicht ganz uneinig. Vor allem die 2 leitenden Mächte, England und Deutschland, befanden sich noch in recht gutem Einvernehmen und versuchten zu vermitteln. Man konnte den Eindruck haben, und in Berlin gaben sich viele dieser Wunschvorstellung hin, dass die Politik nach wie vor in dem gewohnten Parallelogramm der Kräfte geführt wurde und noch weit von dem Punkt entfernt war, wo der Krieg unvermeidlich wird. Von dem Punkt also, wo die Allianzen zu Fronten erstarren. Freilich bestand seit langem die Konstellation Mittelmächte kontra Alliierte, Dreibund kontra Triple Entente. Aber mit diesem Bündnis hatte es seine eigene Bewandtnis. Was den Dreibund angeht, so war er eigentlich ein Zweibund, denn Italien, der schwächste Partner, war zugleich der unzuverlässigste. Es hatte schon in den 90er Jahren vorsorglich und von seinem Standpunkt aus mit gutem Recht erklärt, an einem Krieg gegen England könne es wegen seiner langen, ungeschützten Küsten nicht teilnehmen. Es hegte überdies, und das war schlimmer, territoriale Ansprüche gegen Österreich. Wie wenig herzlich die Beziehungen waren, zeigt folgende Begebenheit. Als Konrad von Hötzendorf zum Generalstabschef berufen wurde, ließ er sich beim Kaiser melden. Nach seinem Begehr gefragt, antwortete er: »Ich beantrage einen Krieg gegen Italien«, was der alte Kaiser allerdings strikt ablehnte. Der Dreibund war also eigentlich ein Zweibund, und Italien kämpfte während des Krieges ab 1915 auf Seiten der Gegner. Die Triple Entente wiederum bestand aus zwei Zweibünden, der Entente Cordiale und dem russisch-französischen Bündnis. Die dritte Verbindung, das englisch-russische Verhältnis, war seit der Einigung über Persien zwar entspannt, aber keineswegs besonders nah. Problematisch innerhalb der Allianz aber war die Stellung Englands. Grey versichert seinem Parlament bis zuletzt: »England hat seiner Tradition getreu keine Verpflichtungen auf dem Kontinent übernommen.« Das traf dem Buchstaben nach zu. In der politischen Praxis aber waren die Bindungen zu Frankreich, vor allem die militärischen Absprachen, so eng, dass Grey schwerlich noch eine freie Wahl hatte. Seine Position stand von vornherein fest. Grey hat das seinen ausländischen Gesprächspartnern schließlich auch zu erkennen gegeben. Lichnowsky berichtete am 29., der Außenminister habe ihm, um sich den späteren Vorwurf der Unaufrichtigkeit zu ersparen, gesagt: »Die britische Regierung wünscht nach wie vor, mit Deutschland die bisherige Freundschaft zu pflegen. Und sie kann, solange sich der Konflikt auf Österreich und Russland beschränkt, abseits stehen. Werden aber Deutschland und Frankreich hereingezogen, so ist die Lage sofort eine andere, und die britische Regierung wird sich zu schnellen Entschlüssen gedrängt sehen.« Zu Deutsch: an die Seite Frankreichs treten. In Berlin aber glaubte man trotz allem an die Möglichkeit der Neutralität und verhielt sich dementsprechend. Die Uhr des Schicksals aber tickte weiter. Jetzt schalteten sich die Majestäten selbst ein. Lieber Willi, lieber George, lieber Niki. Während aber diese Beschwörungen und Appelle hin und her gingen, haben die Militärs bereits eingegriffen und eine Kettenreaktion von Mobilmachungen und Kriegserklärungen ausgelöst. Am 25. mobilisiert Serbien. Österreich folgt mit einer Teilmobilmachung und erklärt am 28. Serbien den Krieg. Am 26. erklärt Russland die Kriegsvorbereitungsperiode. Am 29. eine Teilmobilmachung, am 30. die allgemeine Mobilmachung. Deutschland hatte eine russische Mobilmachung seit langem als Kriegsgrund bezeichnet, weil es in der Zwei-Fronten-Situation auf den Vorteil schneller Mobilmachung an der inneren Front nicht verzichten wollte. Der Generalstab drängte darum, bereits eine russische Teilmobilmachung zum Anlass für eine deutsche Generalmobilmachung zu nehmen. Der Reichskanzler aber war nicht gewillt, sich den taktischen Vorteil entwinden zu lassen, den Russen den schwarzen Peter zuschieben zu können, das heißt, sie mit dem Odium zu belasten, als erste Großmacht einer anderen Großmacht den Krieg zu erklären. Er wartet also bis zur russischen Mobilmachung und erklärt am 1. August den Krieg gegen das Reich des Zaren, am 3. gegen seinen Verbündeten Frankreich. England erklärt, nachdem es seinerseits ein Ultimatum wegen der belgischen Neutralität gesandt hatte, am 4. den Krieg. Auch in diesem Ablauf gab es verzögernde Momente. So war der russische Mobilmachungsbefehl ausgefertigt, unterzeichnet und auf dem Weg zur Veröffentlichung, da hält ihn der wankelmütige Zar, den ein Telegramm des Kaisers beeindruckt, zurück. Aber er wird erneut umgestimmt. Das Schicksal nimmt seinen Lauf. Als er noch einmal die Entscheidung hinausschieben will, geben die Militärs die bezeichnende Antwort: »Das ist aus technischen Gründen unmöglich.« Der Zar fügt sich. Der Krieg ist unabwendbar geworden, weil es nach dem Urteil der Fachleute unmöglich ist, die Mobilmachungsorder zurückzunehmen und die Einberufung der Wehrpflichtigen zu stoppen. Aber nicht nur in Russland, auch in Deutschland hatten in dieser Stunde die Generäle das letzte Wort. Sie drängen zum Kriege, weil sie zu Gefangenen ihres Operationsplanes geworden waren. Moltke, der schwache, zum Feldherrn durch und durch untaugliche Generalstabschef, hielt sich, solange die Waffen noch schwiegen, treu an den ererbten Schliefenplan, der so kühn wie einfach bestimmte: »In der Zwei-Fronten-Situation wird Deutschland seine Ostgrenze zuerst mit nur schwachen Kräften schützen, im Westen hingegen eine Blitzentscheidung suchen, danach seine Kräfte nach Osten werfen und die Russen schlagen.« Der Blitzsieg über Frankreich sollte dank einem ingeniösen Plan erzwungen werden. Ein Scheinangriff des schwachen linken Flügels von Lothringen aus soll den Gegner anlocken und nach Deutschland hineinziehen. Während die überwältigende Masse des Heeres den nordfranzösischen Festungsgürtel umgehen, durch das ungeschützte Belgien vorstürmen, Paris von hinten einschließen und die französische Hauptstreitmacht in schiefer Schlachtordnung vernichten soll. Die deutschen Politiker werden sich inzwischen bewusst, dass die Verletzung der belgischen Neutralität ein erhebliches politisches Risiko einschließt. Der englischen Regierung würde dadurch vor dem eigenen Volk und vor der Welt ein Kriegsgrund, vielleicht der gesuchte Kriegsgrund, geliefert. Lichnowsky ist es wieder, der warnt. Der Kanzler möchte seinen Rat befolgen. Einmal ventiliert sogar der Kaiser die Frage, ob der Schlieffenplan bei veränderter diplomatischer Lage umgestoßen werden könnte. Aber Moltke erklärt das für unmöglich. Der Kaiser weist ihn böse zurecht. Ihr Onkel, der große Feldherr und Sieger von 1870-71, würde mir eine andere Antwort gegeben haben. So bleibt es bei dem einmal gefassten Entschluss. Bethmann Hollweg hat die Situation in seinen Erinnerungen mit aller Klarheit geschildert. Politische und militärische Interessen stießen hier hart aufeinander. Das Unrecht gegen Belgien lag auf der Hand und die allgemein politischen Folgen des Unrechts waren zu greifen. General von Moltke verschloss sich diesem Gedanken keineswegs, erklärte aber den militärischen Zwang für absolut. Ich habe meine Ansicht der seinigen anpassen müssen. Großadmiral Tirpitz notiert nach einer Lagebesprechung beim Reichskanzler am 2. August. Allgemeiner Eindruck, gänzliche Kopflosigkeit der politischen Leitung. Dem Reichskanzler sind die Zügel gänzlich aus den Händen geglitten. Beim Herausgehen Moltke und Kriegsminister und ich entsetzt über diese Deroute. Moltke meinte, er müsse jetzt die politische Leitung in die Hand nehmen. So ist die Lage. Der Historiker Herbert Lüthi charakterisiert die Hilflosigkeit der Mächtigen während dieser unheilvollen Tage in einigen brillanten Sätzen. Der Kaiser und der Kanzler begriffen plötzlich nicht mehr, warum die deutsche Armee gegen Frankreich und Belgien marschieren müsse, wenn man den Krieg an Russland erkläre. Mussten sich aber belehren lassen, dass die vorbereiteten Aufmarschpläne nur den Zwei-Fronten-Krieg vorsehen. Die militärischen Chefs wiederum sahen nicht ein, warum Russland Hals über Kopf der Krieg erklärt werden müsse, da doch kein russischer Angriff vorlag und kein Angriff auf Russland geplant war. Mussten sich aber damit abfinden, dass der bürokratisch und chronometrisch geordnete Ablauf der Ultimaten an Frankreich und Belgien den diplomatischen Kriegszustand mit Russland voraussetzte. Und weil die Zeit drängte und es zum nochmaligen Nachdenken zu spät war, fand sich jeder mit dem Kurzschluss ab, dass da eben nichts mehr zu machen sei. Die Militärs hatten in diesen kritischen Stunden also den bestimmenden Einfluss. Das war nicht überall so, am wenigsten in London. Immerhin ließen sich die Mächtigen der Welt überall von militärischen Erwägungen leiten. Sie unterwerfen ihre diplomatischen Schritte bereits den Notwendigkeiten der Strategie. Freilich hätte man damals jeden einzelnen von ihnen gefragt, ob er zur Erreichung seines Zieles auch einen Weltkrieg, so wie er dann gekommen ist, in Kauf nehmen würde. So hätte wohl jeder mit Nein geantwortet, denn keiner wollte die Zerstörung der bestehenden Ordnung. Sie alle wollten sie nur, in ihrem Sinne, korrigieren. Symptomatisch für diese Gesinnung sind die Tränen, die die Diplomaten, wie wir aus ihren Memoiren wissen, bei Kriegsausbruch vergossen, die Umarmungen, die sie wechselten. Sasonow umarmt und küsst den deutschen Botschafter Pourtalès bei Übergabe der Kriegserklärung und versichert ihm: Glauben Sie mir, wir werden uns wiedersehen. Asquith empfängt Lichnowsky mit Tränen in den Augen. Und selbst der hartgesottene Churchill soll unter Tränen mit Balin diskutiert haben. Mit diesen Gefühlsäußerungen wurde bekundet, dass sich die persönlichen Beziehungen trotz der politischen Gegnerschaft ungeachtet des Krieges nicht verändern würden. Das war bisher immer so gewesen. Krieg wurde auf den kommenden Frieden hingeführt. Man würde einander also spätestens auf der Friedenskonferenz wieder begegnen und die kurzfristig unterbrochenen diplomatischen Gespräche fortspinnen. Bis zu einem gewissen Grad wurde diese Übung tatsächlich weitergeführt. Die Fürstenhäuser blieben in formell freundschaftlichem Kontakt, teilten einander Familienereignisse mit, wechselten Gratulations- und Kondolenzadressen. Das war aber nur noch eine äußere Form, die nichts bedeutete. Der Krieg wurde mit solcher Erbitterung geführt, auf die Vernichtung des Feindes und nicht auf die Korrektur des Gleichgewichts hin, dass schließlich keine Gemeinsamkeit zwischen den Parteien erhalten blieb. Diese Entwicklung vorauszusehen oder vorauszudenken, war aber den Diplomaten des Jahres 1914 nicht gegeben. Sie glaubten, die Welt ginge so weiter, wie sie sie gekannt hatten. Kein Politiker an entscheidender Stelle wusste die Kräfte der Zeit richtig zu deuten. Alle glaubten, wenn es schon Krieg geben musste, so werde es einer wie die früheren sein. Er werde in den üblichen Formen geführt und mit den bekannten Mitteln beendet. In Wirklichkeit war das aber ausgeschlossen, denn die alte europäische Ordnung hatte sich innerlich schon längst zersetzt. Das nicht erkannt zu haben, war der Berchtold und Sazonow, Bethmann und Poincaré und Gray gemeinsamer Irrtum und eigentliche Schuld. Ihr Blick haftete an der Oberfläche der Erscheinungen. Sie sahen, dass das diplomatische Spiel wie eh und je von Aristokraten in den alten noblen Formen geführt wurde. Sie übersahen aber, dass ihren Leitern längst die souverän kühle Distanz zu den Ereignissen fehlte, mit der die Metternich oder Talleyrand die Geschicke der Völker lenkten. Oder, wie Treitschke böse anmerkte, mit der sie geviert Meilen und Seelen wie auf einem Schachbrett hin und her schoben und Staaten wie Röcke und Hosen zerschnitten und wieder zusammenflickten. Sie sehen nicht, dass das 20. Jahrhundert längst angebrochen war und seinem eigenen Gesetz folgte. Neue Kräfte machten sich bemerkbar, die in das Kalkül der aristokratischen Diplomatie nicht einbezogen wurden, die aber die Ereignisse mächtig beeinflussten. Wirtschaftsinteressen, die Stimmungen der Massen, die öffentliche Meinung, die neuen Ismen, Nationalismus, Imperialismus, Sozialismus, Demokratismus. Diese Kräfte wühlten den gesellschaftlichen Untergrund der europäischen Völker auf und drängten, sofern sie nicht in vorbereitete Kanäle gelenkt wurden, zum Ausbruch. Aber sie blieben von den Leitern der Politik unbemerkt. Es lässt sich im Einzelnen nur schwer nachweisen, wie diese Kräfte auf den Gang der Ereignisse eingewirkt haben. Beim Studium der Akten aber fallen immer wieder Schlaglichter auf die bestehenden Zusammenhänge. So zum Beispiel, wenn man erfährt: Der Erfolg der Balkanstaaten gegen die Türkei 1912-13 wurde auf den Börsen als Sieg der französischen und englischen Rüstungsfirmen Schneider Creusot und Vickers Armstrong über Krupp und Skoda gefeiert. Einen anderen Aspekt der schon damals vielfältig verflochtenen Weltverhältnisse enthüllt eine Notiz des Kaisers am 29. Juli, die sein Unverständnis gegenüber der Macht der Massen zum Ausdruck bringt. Es heißt darin: Die Sozen, Sozialdemokraten, machen antimilitärische Umtriebe in den Straßen. Das darf nicht geduldet werden. Jetzt auf keinen Fall. Im Wiederholungsfalle werde ich Belagerungszustand proklamieren und die Führer samt und sonders tutti quanti einsperren lassen. Eine dritte Facette weist auf hintergründige Zusammenhänge der internationalen Politik. Der französische Sozialist Jaurès drohte, die Bestechungsmanöver des russischen Botschafters Iswolski, einem der entschlossensten Kriegstreiber, aktenkundig bekannt zu geben. 2 Stunden nach dieser Äußerung wurde er erschossen. Schließlich sei an Moltke erinnert, den General und Edelmann, der alle legitimistischen Theorien über Bord werfend dem Auswärtigen Amt am 2. August empfahl: Es müssen Versuche gemacht werden, einen Aufstand in Indien zu entfachen, wenn England als unser Gegner auftritt. Dasselbe ist in Ägypten zu versuchen, ebenso in den südafrikanischen Dominien. Alle diese Schlaglichter zeigen, so verschieden sie untereinander sind, immer wieder das Gleiche. Nämlich, wie weit sich die Welt vor 1914, ohne dass sie sich dessen selbstbewusst gewesen wäre, von der von 1815 entfernt hatte. Seit man Bismarck 1890 den Dirigentenstab entrissen hatte, war das europäische Konzert außer Takt gekommen. Die Mächte stolperten von Krise zu Krise und merkten schließlich nicht, wie sie in einen 4-jährigen Krieg gerissen wurden, in dem die 1815 zu Wien entworfene alte Ordnung verglühte, die Europa ein Jahrhundert lang den Frieden und die Vorherrschaft über die Welt gesichert hatte.